Was hängst du Kreuz, Alter? Die Bibel für Integrationswillige von Michael Freidank. Gelesen von Michael Freidank, Adavan Kuramzadeh, Frauke Preyon und Katharina Schmidt. Eine Produktion von Eichborn Lido. Wir unterbrechen das laufende Programm für einen dringenden Hinweis an alle Staatsanwälte. Dies ist eine Satire. Und weiter geht's im Text. Vorwort. Schon gehört? Die Milchstraße wird in ca. 5 Billionen Jahren mit der Andromeda-Galaxie kollidieren. Naja, wen juckt's? Sind ja noch ein paar Tage Zeit, sich darauf einzustellen. Die Bibel befindet sich aber schon jetzt auf Kollisionskurs mit der Jugendsprache Kanakisch. Auf Schulhöfen hört man Sätze wie »Jesus ist geil, ich schwör«. Strenge Katholiken jaulen auf. »Blasphemie!« »Jesus ist nicht geil«, laut Neuen Testament, Korinther 6, 12 bis 20. Und schwören soll man schon gar nicht, laut Neuem Testament, Matthäus 5, 33 bis 37. Kanakisch sprechenden Jugendlichen ist es aber wurscht, weil ich schwör und geil in ihrer Sprache ganz andere Bedeutung haben. Sie reden drauf los, völlig egal, was das Gesagte bei nicht-Kanakisch sprechenden für eine Wirkung hat. Von den Kindern der ersten Gastarbeitergeneration erfunden und von deutschen Jugendlichen längst übernommen, hat sich Kanakisch zum Massenphänomen entwickelt. Und nicht nur Eltern schütteln hilflos den Kopf. Das Resultat der Kollision von Bibel und Kanakisch hören Sie gerade. Die erste Bibel für Integrationswillige. Überall da, wo Ärger, Frust und Langeweile regieren, sollte man sie auf jeden Fall dabei haben. Predigen Sie den tristen Alltag einfach weg. Hören Sie die Geschichten nicht nur allein im stillen Kämmerlein, sondern auch laut in geselliger Runde. Geben Sie dabei aber Acht, dass sich kein Priester in der Nähe befindet, der sich durch Ihre Predigt verletzt fühlen könnte. Frohes Predigen wünscht, Michael Freidank. Dem Geburt von Welt. Sonne ist ein Arsch, Alde. Altes Testament, Genesis 1, 1 bis 2, 4a. Alde, früher, vor unten Jahren oder so, war die Welt noch gar nicht da. Da war nur Weltall. Und im Globus, also dem Welt, war noch voll dunkel. Voll dunkel alles, ich schwör. BMW hat noch gar nicht gegeben und Handy auch nicht. Und Scheiß. War voll unkorrekt, weil kannst du ganzen Tag nichts machen, nur abhängen. Dem hat aber keiner gesehen, weil dem ja dunkel war. Aber an einem Tag hat ein korrekter Typ krasse Idee gehabt. Dem hat Bock auf Land gehabt und Licht und Krankenhaus und so. Den Typ hat geheißt Gott. So ist dem gewesen. Montag. Dem Gott fand dem unkorrekt, dass dem Licht nicht da ist. Dem hat gesagt, dass dem kaputte Licht auf Welt angehen soll. Alde, und dem ist angegeht. Brauchst du Sonnenbrille, weil dem voll hell war, ich schwör. An Abend ist Licht wieder ausgegeht. Dem Gott hat gesagt, kein Problem, Alde. Dem Licht ist nicht an Arsch, dem ist nur Abend jetzt. Zum Disco machen und so. Dem Typ hat keine Ahnung gehabt, Alde, weil Montag hat Disco zu. Wo dem Gott ausgepennt hat, hat dem Welt weiter erfindet und gesagt, ich hab Bock auf Himmel und Wolken und so. Und dann war dem da, dem Himmel und dem Wolken, wo immer ein scheißen Regen rauskommt. Brauchst du schreiben wie Chef für deinem Karre? Nur bei Mallorca hat dem nur Himmel gemacht, dem Wolken hat dem da vergesst. Mittwoch. Jetzt hat dem dann dem Land erfindet. Dem hat gesagt, ich brauch Land, Alter. Da war dann voll viel Land mit Blume und Baum und Straße und Krankenhaus und so da. Jetzt hat dem Sonne und dem Mond erfindet. Dem hat gesagt, dem Sonne soll ein Tag da sein und dem Mond die Nacht, weißt du, wie ich mein? Auf Mallorca hat dem ein krassere Sonne besorgt. Der Mond ist aber kaputt, weil dem scheint manchmal auch Tag, ich schwör. Freitag. Jetzt hat dem Fische und Vögel erfindet. Weiße Hai und Hammerhai und so. Und Piranha und Adler und Steinadler. Da hat Gott dem Adam erfindet, dem hat ausgesehen wie dem selbern. Dem Gott hat zu dem gesagt, du bist Boss von Welt. Dem Tiere müssen dem machen, was du sagst, sonst kriegen alle auf die Fresse, Alter. Aber ich bin dem oberen Boss. Alle, weißt du, wie ich mein? Sonntag. Jetzt hat gepennt. Adam und Aische. Altes Testament, Genesis 2, 4b bis 3, 24. Adam und Aisha waren voll die Spasten, Alter. Warum? Dem waren so dumm, Alter. Dem sind aus Paradies gefliegt, nur weil dem null Respekt gehabt haben. Aber erst hat dem Adam noch gar keinen Tuss gehabt. Dem Adam war ein Paradies drin und er hat ihm ganze Zeit nur mit sich rumgemacht, weil dem kein konkrete Kumpels zum Abhängen gehabt hat. Dem Adam hat voll Terz gemacht und rumgelabert. Ah, allein rummachen ist voll Scheißen, alle. Ich brauche lockere Kumpel, ich schwör. Dem Gott hat im Fresse voll vom Palaber von Adam gehabt und probiert, dem einen Kumpel zu bauen. Dem hat Operation gemacht und dem Adam einen Rippen rausgeschneiden. Mit dem Rippen hat dem neue Kumpeln gebaut, damit dem Adam den voll labern kann. Aber ein Gott hat konkret Problem gehabt. Scheißen, dem Rippen ist zu wenig Material. Dem Gott hat überlegt und gedacht, ich muss sparen, Alter. Dem hat einfach krasse Muskeln weggelassen und hat an notorische Fähigkeit gespart. Dem neue Kumpeln konnte dann nicht korrekt Auto fahren und nicht Karte lesen. Und dem fetttrainierte Brust, wo normal ist, hat nur runtergehängt. Aber dem war egal. Weil dem sollt ja nur dem Adam zulabern und Palaber machen. Dann hat dem Gott noch gespart bei Schwanz, Alter. Am nächsten Tag hat dem Gott dem Adam seinen neuen Kumpel gezeigt und gesagt, dass dem konkret Aisha heißen tut. Dem Adam fand dem ultra geil und hat gesagt, dass dem Tuss zu dem sagt. Dann hat dem zwei in Paradies reingetan. Im Paradies waren voll viel Bäume und so, ein großes Haus. Dem Gott hat nur gesagt, dass die nicht vom Baum in Mitte vom Garten fressen sollen, weil dem voll giftig ist und dem dann tot sind oder so. Dem Aisha hat da mal wieder in den Garten rumgemacht. Da kam Schlange und hat gesagt, Alter, was frisst du Scheißendreck von den schwule Bäume an Rand von Garten? Nimmst du Apfeln von Baum in Mitte? Dem Apfeln schmeckt total korrekt, ich schwör. Dem Aisha hat gesagt, dass dem Schlange dem dumme Fresse halten soll, weil dem Gott verboten hat, dem Apfeln zu fressen. Dem Schlange hat gelacht und gesagt, Alter, ha, dem Gott hat dich verarscht und Scheiß. Wenn du dem Apfeln frisst, wirst du voll schlau und schön, Alter. Kriegst du auch Muskeln und so. Dem Aisha fand dem voll geil, dass dem dann schlau und schön ist und hat dem Adam gerufen, damit dem auch schlau wird. Dann haben dem den Apfeln gefressen. Am nächsten Tag hat dem Gott gefragt, Alter, hast du Apfeln gefressen oder was? Dem Adam hat gesagt, normal, dem war gut, Alter, ich hab jetzt voll Bizeps, Alter. Alter, ich hab dem dich aber verbotet, hat dem Gott gesagt. Dem Adam hat gesagt, Alter, ich hab nichts gemacht, dem Aisha hat mich dem zu fressen gegeben. Ich kann nichts machen, Alter. Da ist dem Gott voll ausgerastet. Adam, du Hurensohn, du hast keinen Respekt. Du hast viel zu kleinen Schwanz, Alter. Und dein Tuss hat Cellulitis, Alter. Da haben sich den beiden voll geschämt, dass dem nackt sind. Dem Gott hat alles abgerippt. Dem Fressen, dem Kohle, dem PC und dem Handy. Adam, jetzt musst du Arbeit. Und für Muckis musst du Studio gehen und mit Schmerzen Training machen. Und zu Aisha hat gesagt, Aisha, musst du kochen und waschen und so. Und bei Geburt hast du voll Schmerzen, wie Kaiserschnitt und so. Jetzt haben dem zwei gecheckt, dass dem Scheißendreck gemacht haben. Kain und Adel. Alte Testament, Genesis 4:1-16. Adam und Aisha haben Bock gehabt und Balg gekriegt. Den Balg haben dem Kain genannt, weil dem kein Respekt vor eigenem Muttern gehabt hat. Dann haben die noch einen Balg gekriegt. Dem hat Adel geheißt, weil dem den goldenen Rolex von Adam gekriegt hat. Mit Rolex hast du soziale Kapitalstatus, weißt wie ich mal. Dem Kain war nur schwule Bauer, weißt du. Sein Bruder aber hat Disco gehabt und voll fett Ferrari alle. Und dem Tusen sind nur auf Adel abgefahrt. Dem Kain haben dem nur gesagt, oh, du stinkst alle. oder dem hat nur konkret den fetten Tussis abgekriegt. Dem Kain war voll neidisch auf dem seinen Bruder. An einem Tag ist er in deinen Disco rein und hat seinen Bruder, dem Adel, konkret kalt gemacht. Abgestecht, Alter. Dann hat Rolex und Ferrari gerippt und sich konkret verpisst, Alter. Wo dem nach Hause geheizt ist, hat ihm voll komische Gewissen gehabt, weil ihm da gemerkt hat, dass dem sein eigener Bruder ihn gerade tot gemacht hat. Dem Kain hat voll Schiss gekriegt. Dem hat auch voll Schiss vor Bullen gehabt. Dem hat gedacht, dass dem in Knast kommt und dann immer voll viel Arbeit machen muss und nicht so viel zu fressen kriegt. Wo dem dann auf Parkplatz geheizt ist, ist ein Gangster gekommen und hat gesagt, wie viel Uhr, Alter? Hier, du Spastgippe Rolex, oder du kriegst doch Fresse, ich schwör. Kain hat gesagt, ich mach mich nicht an, du Wichser, verpiss dich, ich schwör, ich hol meinen Bruder. Und dem Typ hat gelacht und gesagt, Alter, verarsch mich nicht, du hast gar keinen Bruder. Dem Kain hat gedacht, scheißen. Dem Kain hat jetzt keine Rolex mehr. Dafür hat jetzt U-Haft und Verfahren, Alter. Siehst du, bringst du nicht deinen Bruder nun so um, sonst bist du gefickt, Alter. Abraham und Isaac, Altes Testament, Genesis 21, 1 bis 8. Abraham war voll reich, Alter. Dem hat dem Kohle aber nicht gerippt, dem hat auch nicht Bewährung gehabt und so, weil dem nie Scheiß gemacht hat. Dem war kein Bastard. Dem war auch nie Puff und so, weil dem selber einen oberen geile Tuss zu Hause gehabt hat. Dem hat Sarah geheißt und war nicht Fotze oder so. Ich schwör, ich red keinen Scheißendreck und Scheiß. Aber dem Sarah war viel zu alt für Babykriegen. Dem hat schon Periode nicht mehr gehabt, weiß ich mal. Dem Abraham hat immerhin gelabert, dass dem Sarah doch noch bald kriegt, weil dem Gott und Engel und so dem geschwört haben. Dem Sarah hat gelacht und gesagt, dass dem dumm ist, weil dem nicht geht. Alter, wenn mein Fut nicht Periode hat, kannst du nicht Baby machen, weißt du, wie ich mein? Aber an einem Tag hat den dann trotzdem bald gekriegt. Alter, ich bin schwanger und hab den nicht gewusst, Alter. Dem Balg hat Isaac geheißt und war groß gewerdet. Dem hat konkret Party gemacht, wo dem groß war. Dem Isaak hat Führerschein und konkret tiefe schwarze Alpha gekriegt. Altes Testament, Genesis 21, 9 bis 21. Dem Ismael war Kumpel vom Isaak und war voll und korrekt drauf. Dem hat voll Neid gehabt auf schwarze Alpha. Dem Ismael hat eine schwule weiße 45 PS Corsa gehabt. Dem Einzige, wo an dem Karre konkret schwarz war, war dem TÜV-Plaketten. Dem hat gewusst, dass dem Alpha an Ampel nicht versägen kann. Aber dem war so krass neidisch, dass dem Isaac voll angemacht hat. Hier Isaac, dein Karre ist Schwuchtelkarre. Ich hab oben perverse fette Corsa mit 385 PS 12-Zylinder-Maschine und 365er Schlappen ohne Scheiß. Dem ist so Rakete, ich schwör, dem fickt deine Schule Alpha in Standgast mit Handbremse. Der Muttern von Isaac hat dem gesät und zum Abraham gesagt, Alter, dem Ismael muss weg, Alter. Dem macht konkret meinen Sohn an, dem geht mich auf Sack, Alter. Dem Abraham war cool. Ja, Alter, ich kann nichts machen. Dann hat Handy von Abraham geklingelt und Gott ist an Handy gewesen. Ja, Abraham, mach dich mal locker, Alter. Dem geht nicht, dass dem Ismael so Palaver mit Isaac macht. Du musst dem mit seiner Mutter wegtun. Dem Abraham hat Respekt gehabt und hat dem Ismael mit seiner Mutter rausgeschmeißt. Dem sind dann in alte Corsa nach Hause geheizt. Dem war so dumm, dass dem sich verfahrt haben. Dann ist Benzin konkret leer gewesen und nicht mal Tank und so war da. Scheißen, oder? Bist du gefickt, Alter? Alte Testament, Genesis 22, 1 bis 19. Dem Gott hat voll oft mit Abraham gelabert. An einem Tag hat er ihm gesagt, Alter, nimmst du Isaac, gehst du Wald. Warum soll ich Wald gehen, hat ihm Abraham nicht gewusst. Du sollst deinem Sohn Isaac brennen, Alter, hat ihm Gott gesagt. Dem Abraham hat gesagt, okay. Dann ist mit Isaac losgegeht in Wald. Wo dem dann gelatscht sind, hat dem Isaac gefragt, Vatern, was geht denn ab? Warum hast du Feuerzeug in Tasche? Du rauchst doch gar nicht. Dem Abraham hat gelugt und gesagt, dass sie manchmal raucht. Dem Isaac hat dem geglaubt. Wo dem dann ganz in Wald waren, hat dem Abraham dem Isaac voll gefesselt und gesagt, dass dem jetzt mit Feuerzeug anmacht. Da hat dem Isaac voll Schiss gekriegt, weil dem nicht angemacht werden wollte. Aber dem war Glück, ein Engel von Gott hat plötzlich gesagt, dass dem Abraham dem Isaac doch nicht anmachen soll. Dem Gott wollte nur mal abchecken, ob dem Abraham allem für dem tut. Und dem Abraham war korrekt, denn dem hat konkret allem für dem gemacht. Am Ende hat dem Abraham dann ein Widder angemacht. Sodom und Gomorra. Altes Testament, Genesis 19, 1 bis 29. Kennst du Sodom? Dem ist konkrete City. Den Brüdern von Abraham hat da brutal fett Villa gehabt. Dem sein Bruder hat Lot geheißt. Voll spastische Name. Aber ein Scheiß mir egal, Alter. Aber in dem City von Sodom war voll unkorrekte Klima. Dem ganzen Nachbarn waren voll unkorrekt Bonsen, Alter. Dem waren voll Nazis. Wenn andere in Stadt gekommen ist, dem nicht gekannt haben dem Fremde immer voll Krankenhaus gemacht. Einmal ist Gott zu Abraham zum Besuchen gekommen. Weißt du, so zum Labern und so. Dem hat gesagt, dass dem Aushuh Lot nach Sodom gehen will. Dem Gott wollte abchecken, ob da Nazis sind, und dann Prozess machen und City abfackeln. Dem Abraham hat voll Schiss gekriegt und gesagt, Alter, dem kannst du nicht machen, weil da sind voll krasse Villas und so. Dem sind teuer, wie 100 Kampfjets, Alter. Dann haben krasse Diskussionen gehabt. Dem Gott hat gesagt, Alter, ich bin korrekt, ich schwör. Wenn 50 Leute mich korrekt finden, mach ich nicht Prozess, Alter. Abraham, und wenn 45 Leute dich nur korrekt finden? Gott, er macht dich locker, Alter, dann mach ich auch nichts. Ich mach doch nicht mal was, wenn nur 40 mich korrekt finden. Abraham, was machst du, wenn 30 dich nur geil finden? Gott, scheiß mir dann auch, egal, Alter. Abraham, und was geht ab, wenn nur 20 oder 10 oder so korrekt sind und dein Kumpel sein wollen? Gott, Alter, nerv mich nicht. Ich bin korrekt, dann mach ich auch nichts. Dem Abraham fand dem korrekt, dass dem Gott so korrekt konkret ist. Dann ist dem Gott losgefahrt, zu dem Stadt zu besuchen dem Brudern, dem Lot. Wo dem besucht hat, waren schon dem ganzen Bastards auf Straßen und haben an dem Tor von Villa gekickt. Lot, wir ficken dich! Du hast fremde Hurensohn im Haus! Dem soll rauskommen, damit er mal Fresse kriegt! Dem Gott hat zum Lot gesagt, komm mit, Alter, nimm dein Tuss und nimm Tochtern. Ich mach mit Sidi jetzt kapitale Totalschaden. Dem Lot wollt nicht so, weil dem voll Kohle gehabt hat und dem Villa nicht verbrannt sein soll. Dann sind Lot und dem seine Familie doch weggegeht. Guckst du nicht, wie dem brennt, sonst bist du tot und scheiß, hat dem Gott gesagt. Dann hat dem Stadt angefangen zu brennen wie Feuer, ich schwör. Dem Tuss von Lot war so dumm und ist stehen geblieben, weil dem Villa und dem Kohle retten wollt. Wutz! Hat dem Tuss auch gebrannt wie Feuer und war tot. Dem Lot und dem Tochtern waren aber nicht tot und sind weitergegeht und haben Haus in andere Straßen gebaut dann. Aber dem hatten keine Kohle mehr und Benz war auch in Feuer verbrannt und war kapitale Totalschaden. Aber in dem Lot war dem egal, weil war korrekter Typ und Gott war dem sein bester Kumpel. Und wenn Gott dem ist, brauchst du keine Benz. Und Scheiß. Also, und Gomorra, dem ist andere Stadt, wo auch nur Bastards gewesen sind. hat dem auch angesundet. Ich glaub, dem ist auch nicht mehr da. David und Goliath. Altes Testament 1 Samuel 17, 1 bis 58. Da war mal ein Armee, dem wollt andere Armee Krankenhaus machen. Dem böse Armee hat Riese gehabt. Dem war 5 Meter oder so und voll stark und Scheiß. Dem hat Goliath geheißt und ist immer mit Panzer vor Burg von guter Armee geheizt. Ich weiß denn auch nicht mehr so genau, aber dem hat den gute Armee voll produziert. Wichser, Hurensohn, ich fick euch, Alter. Dem gute Armee hat voll Schiss gekriegt, dass dem gefickt wird, weil dem nicht selber eine Riese gehabt haben. Dem König von gute Armee hat auch Schiss gehabt. Aber da ist David gekommen. Dem David war klein und mit Brille und so. Dem hat noch nicht mal krasse Karre gehabt, nur schwule Fahrrad, noch nicht mal Motzenbike. Aber dem hat dem auch nicht gebraucht, weil hat nicht Komplex gehabt. Dem ist voll schlau gewesen, weil dem immer in Kirche gegeht ist, weißt du, wie ich mein. Dem König hast du dem gesagt, Alter, stehst du spastische Riesen ab, kriegst du mein Tochtern, ich schwör. Dem David fand dem korrekt, weil hat noch nicht geile Tuss gehabt. Dann hat dem König krasse MG und MP und Panzerfaust dem besorgt. Dem David wollte dem aber nicht. Locke, Alter, ich brauch nicht so'n Scheiß. Ich fick den Spaß nur so, mit Steinschleudern. Dann ist mit Fahrrad vor Burg gefahrt, wo dem Goliath mit Panzern gewesen ist. Goliath hat gelacht. Alle, was guckst du? Willst du fressen oder was? David, als Maul, du Bastard, ich fick dich alle. Goliath hat immer noch gelacht. Du bist so dumm, Alter. Du hast nicht immer Panzer vor so ein Schwert. David, hurra alle. Goliath hat immer noch gelacht. Ich fick dein Mutter und so. Guckst du, ich hab Panzer vor. Da war dem David voll produziert und hat mit Steinschleudern geschießt. Zock! Hat dem Goliath an Kopf getreffen. Dem ist von Panzern runtergefallen und hat sich Arm gebrecht, dem Spast. Dem hat voll Schmerzen gehabt. Dem David hat dem durch dem Brille gesät und hat dem eigene Schwert von Goliath gerippt und kapital dem dummen Kopf von Riesen mit Schwert abgemacht. Wo dem König dem gesät hat, hat dem fettes Respekt gehabt. Und dem Prinz hat dem David gefragt, ob die mal was zusammen machen wollen und so. Dem David war jetzt krass. Dem hat dem korrekt obergeile Tuss vom König gekriegt und war beste Kumpel vom Prinz. Dem war halt nicht dumm, weil dem immer in die Kirche gegeht ist. Arche Noah. Alte Testament Genesis 6, 1 bis 9, 29. Noah hat in Ibiza Urlaub gemacht. Ibiza ist voll korrekt Party. Huren an dem Bett ohne Gummi gefickt. Im San Antonio haben Engländer gefickt. Im Ibiza City haben Deutsche gefickt. Im Formentera haben Italiener gefickt. Auf dem ganzen Insel haben auch Tiere gefickt. Und Fliegen und so haben auch gefickt. Dem war ultra korrekte Party, Alter. Dem Sonne hat immer konkret gescheint und alle waren braun und dunkelschwarz von Strand, weißt du, wie ich mein. Nur dem Noah war nicht dunkelschwarz, weil ist im Strand immer nur in Schatten gewesen und hat ein Buch gelesen. Dem anderen haben immer gelacht und gesagt, dass dem total spastisch ist, Alter, weil dem nicht locker drauf ist. Aber dem Noah wollte nicht konkret Party machen. Dem Noah war voll schlau, weil dem gewusst hat, dass Sonne Hautkrebs macht und Ficken ohne Gummi AIDS macht. Im Fernseher hat dem dann gesehen, dass krasse Tsunami kommt. Da hat ihm schnell konkrete Holz besorgt und ultra krass große Boot wie Titanic gebaut. In Yachthafen in Ibiza sind den ganzen Leuten gekommen und haben gelacht. Alter, bist du dumm? Was baust du schwule Holzboot? Brauchst du Yacht, Alter? Dem Noah hat gesagt, als Maul, ich baue, wie ich Bock hab. dem anderen haben keinen Respekt gehabt. Alter, mit Speedboat fickt dich jeder, ohne Scheiß. Bist du immer Arsch, Alter. Dem Noah hat im Schiff trotzdem gebaut. Und weil dem anderen gedacht haben, dass dem mit Schiff Arsch ist, hat dem Arsche genannt. Dem Arsche war so groß, dass dem nicht mehr in den Hafen reingekommen ist. Dann hat Panther, Piranha, Pitbulls, Alligators und Blumen so besorgt und in seinem Boot reingeschmeißt. Von allem hat dem ein Mann und dann noch eine Frau reingeschmeißt. Boah, Alter, dann kam Megasinnflut und Scheiß. Voll krass Regen und Sturm und so. Dem ganzen Ibiza war unterm Wasser. Dem ganzen Typen, wo dem Noah angemacht haben, konnten nicht schwimmen und sind abgesauft, weil dem Sünde gemacht haben. Weil dem nur auf Kohle geguckt haben und nur mit Hure rumgemacht haben und so. Möse im Korb. Altes Testament, Exodus 2, 1 bis 10. Dem war mal ein Vater und ein Mutter, dem haben drei Balken gekriegt. Dem eine Balk hat Miriam geheißt, dem war dem Tus und dem andere Aaron oder so. Dem dritte hat noch gar nicht geheißt, weil war gerade erst geboren gewesen. Dem Arzt in Klinik hat gesagt, dass der Mutter aufpassen soll, weil so viel Belgern verboten sind. Und Politik machen und so bringt auch nichts, weil dem König gesagt hat, dass dem dritte Balk abgestecht werden muss. Die Mutter hat voll Para gekriegt, weil dem Balk nicht nur mal so gekriegt hat und auch nicht Abtreibung gemacht hat. Dem hat den Balk mit nach Hause genommen und hat dem da versteckt, dass dem nicht gefunden wird. 3 Monate hat dem da versteckt, aber dem Kind hat immer voll geschreit. Die Mutter hat gesagt, halt mal den Fresse, Alter, sonst kommt Bastard vom König und macht Palaver, Alter. Dann bist du tot, Alter. Den Balk hat den nicht gerafft, weil dem noch nicht korrekt Deutsch konnt und hat immer noch geschreit. An einem Tag hat die Mutter gesagt, Alter, dem geht mir auf Sack, Alter. Dem Bastard vom König tun den Balk hören und stecht dem ab. Scheißen. Dann hat Idee gehabt. Dem hat Korb gebaut. Die Mutter konnt voll gut Korb bauen, weil hat dem mal konkret Lehre gemacht. Wo dem Korb fertig ist, hat dem den Balk da reingetan und ist mit dem Miriam zum Fluss gegeht, wo dem andere Balken immer abgestecht sind. Dem hat den Korb auf Wasser getan und ist nach Hause gelatscht. Dem Miriam war aber nicht dumm und hat geguckt, wem dem Korb mit seinem kleinen Bruder drin konkret finden tut. Dann hat dem gesehen, dass ein Tuss mit ihrem Kumpels mit Bikini-Tanga an Wasser gegeht ist, um konkret Bad zu machen. Dem Tuss war dem Tochter von böse König, wo dem Belgern kalt macht. Wo dem Tuss dem Korb in Wasser gesät hat, hat dem zu ihre Kumpels gesagt, hol dem Korb, Alter, ich will gucken, wem da drin ist. Dem Kumpels haben dem Korb geholt und haben konkret den Balk drin gesät. Boah, Alter, dem ist ja krass. Guck mal, dem ist ja Balk. Hat dem Tochter von König gesagt, ich hab Bock auf Balk, aber ich hab kein Milch, Alter, scheißen. Dann ist Miriam aus Busch gespringt und hat gesagt, dass dem ein Tuss kennt, wo noch Milch hat, und dem kann den Kind groß machen. Dem Tochter von König fand dem korrekt und hat gesagt, dass dem Balk Möse heißen soll, weil dem schöner Name ist. Dann hat dem Miriam den Muttern geholt und dem Muttern hat dem Korb mit Möse drin wieder nach Hause genehmt. Der Möse hat jetzt konkret Schutz von Prinzessin gehabt und wird nicht gestärbt. Dann ist auf Amt und wollte den Balk melden, damit dem korrekte Pass hat. Aber an dem wollte nicht melden, weil dem Tuss auf Arm hat Palaber gemacht, dass Möse unkorrekter Name ist. Dem hat gesagt, dass dem Balk mit so schwulen Namen in Schule immer krass Probleme hat und alle gucken und so. Und dem Kollege von Tuss auf Amt hat dem auch gedacht. Dem Muttern hat dann gesagt, okay, machen wir Möses, Alter. Dem Kollege hat gesagt, dass dem immer noch so krass ist und hat gesagt, dass dem Mose oder ein Moses machen können. Dem Muttern fand dem korrekt und hat dem gemacht. So hat dem Balk wieder gehabt und dem Balk ist voll schön und groß geworden. Und in Schule haben dem nicht immer so geguckt und gelacht und so, weil dem jetzt schönen Namen gehabt hat. Dem Straße durchs Meer. Altes Testament, Exodus 14, 1 bis 31. Willst du über Meer fahren, brauchst du Yacht, Alde. Wenn du nicht konkret Yacht hast, musst du schwimmen und scheiß. Aber geht nicht, weil Meer ist viel zu lang. Du hast ja nicht genug Konn, die weißt du, wie ich mein. Hast du nix mehr Power, gehst du unten und bist tot und scheiß. Moses hat nicht Yacht gehabt, aber er hat konkret Stock gehabt, wo dem Meer mit wegmachen konnte, weißt du, wie ich mein. Dem konnte so Straße mit Wasser machen. Der Moses hat an Strand mit paar Abcheckern gepennt und abgechillt. Da sind plötzlich Spasten, so schwarze Sheriffs mit Schlagstock gekommen und wollten voll Stress machen. Der Moses hat gesagt, locker bleiben, Alte, wir verpissen uns, Alte. Dann hat ihm sein Stock genimmt und in Luft gehalten. Der Meer ist weggegeht und der Moses und sein Kumpels haben sich durch Meer verpisst. Als sie mal an der Ufer waren, haben dem sich da an den Strand gesetzt und haben da abgehängt. Dem schwarze Sheriffs haben dem gesät und sind auch durch offene Meer gegeht, damit ihm dem Checkern mit Schlagstock in Fresse reintreten können. Aber Moses hat dem gefickt, Alter. Dem hat Meer mit Stock ganz schnell wieder zugemacht. Dem Spasten sind ertrinkt und konnten nichts mehr machen. Dem war gut, weil dem Moses und dem Kumpels da nicht mehr Schiss hatten vor Schlagstock. Weil dem wollten nicht Stress, dem wollten nur normal abhängen. Weißt du, wie ich mein? Dem 10 Gebote. Alte Testament, Exodus 19, 1 bis 21. Da war ein Berg, wo krass Gewitter war. Dem Gott hat gesagt, dass man da nicht hingehen soll, sonst kriegst du Stein an den Kopf und so. Nur dem Moses konnte da hingehen. Dem sollt dem anderen sagen, dass dem unten an den Berg kommen sollen und gucken sollen, wem den 10 Gebote sind, weil dem Gott hat ihm da grad erzählt. Du sollst nicht andere Gott neben dem haben, ich schwör. Du sollst nicht Namen von Gott falsch sagen, ich noch mehr schwör. An Feiertag und Sonntag, weißt du, bist du frei. Kannst du abhängen. Du sollst vor Vater und Mutter krass Respekt haben, als nicht Palaber machen, wenn Mutter auf Handy dich ruft. Du sollst nicht Leute kalt machen, sonst kommst du U-Haft. Du sollst nicht dem mit anderen Tuss rummachen, wenn du selber Tuss hast, als wenn du mit deinem Tuss Ehe hast. Du sollst nicht Sachen abreben, ich schwör. Also keine Mottenbike reben und nicht Handy abreben und so. Du sollst keinen scheißen Dreck über deinem Kumpels erzählen, also nicht sagen, dass dem noch nicht gefickt hat oder so. Du sollst nicht krass neidisch auf dem Dreien von deinem Kumpel sein und dem auch haben wollen. Du sollst nicht dem Tuss von deinem Kumpel geil finden, auch nicht dem Pitbull und so. Schwangern, ohne rummachen. Neues Testament, Lukas 1, 26 bis 38. Es waren mal zwei, die sind voll auf sich abgefahrt. Dem Tuss hat Maria geheißt, dem Typ Josef. Dem haben immer voll viel rumgeknutscht und so, aber nett gefickt, weil dem Josef gedacht hat, ich hab viel zu kleine Schwanz, Alter. Dem hat nie korrekt Rohr gekriegt, weil dem sich voll geschämt hat. Maria war dem aber ein Scheißen egal, weil dem in Bravo gelesen hat, dass Typen mit zu kleine Schwanz nett schlimm sind. In einem Nacht hat Maria gepennt, und in Traum kam Raumschiff. Maria, ich bin Geist und mach dich schwanger. Kriegst du einfach so bald. Den schenk ich dich, ohne Scheiß. Am nächsten Tag hat Maria gedacht, dass dem Geist nicht echt war, weil Geister nur in Geisterbahn sind und nicht im Traum. Aber dem Bauch ist immer fetter geworden. An einem Tag hat Josef gesagt, Maria, du bist voll fett, Alter. Du hast fette Bauch, brauchst du konkret Diät, Alde. Die Maria hat nicht mehr so viel gefräst und Studio gemacht. Aber in dem Bauch ist trotzdem immer fetter gewerdet. Dann hat dem Josef gesagt, Alde, du musst jetzt Arzt, du bist viel zu fett, Alde. Maria ist dann Arzt gegeht und hat dem Josef mit Handy gerufen. Ring, ring. Josef, was, Alde? Maria? Ey, halt doch mal das Maul, du Spast. Ich hab konkrete Problem. Ich war Frauenarzt. Josef, was? Warum fotzt du, Doktor? Hast du Pilz oder was? Alter, du musst schöner als dort gehen, du Spaß. Du brauchst Kapital fett weg. Maria? Ey, halt mal's Maul, du Hurensohn, ey. Ich bin schwanger, ich krieg Balg, ich weiß nicht, wie ich bezahlen soll. Josef ist voll ausgerastet. Du Hure, Alter, du hast mich verarscht. Wem hat dich gefickt? Dem schwule Bastard steche ich ab, ich schwöre, Alter. Maria hat geschwört, dass ein Geist im Traum dem Schwangern gemacht hat und dem nett gefickt ist, Alter. Du Hure, Bastard, verarsch mich nicht. Geistern gibt's nur im Fernseher. Meinst du, ich bin dumm oder was? Hat dem Josef gesagt. Denn Maria hat jetzt voll geflähnt und gesagt, dass dem nett Hure ist und dem Geist echt war. Dem Josef hat dem dann geglaubt und Maria gesagt, dass dem doch nicht Hure ist. Dann ist mit Benz in City geheizt, um mit Kumpels rumzuhängen. Alle, ich hab Problem, mein Tuss kriegt Balg, Alle, hat dem Kumpels gesagt. Alle, du bist so dumm, musst du Gummi benutzen, du Spaß, haben dem Kumpels gesagt. Und dem Josef hat gesagt, dass dem immer mit Gummi fickt. Hat ihm aber nur so gelabert, weil dem hat ja noch gar nicht gefickt. Dem Kumpels haben gesagt, dein Tuss ist konkret Schlampe, Alter. Dem ist keine Hude, Alter, dem liebt mich, ich schwör, hat Josef gesagt. Dem Kumpels haben gesagt, und, wem hat dem dann gefickt? Ein Geist oder was? Ja, aber dem Geist hat dem ohne Ficken schwangeln gemacht, hat dem Josef gesagt. Dem Kumpels haben voll gelacht. Palaver, Alter, du bist echt ein Lauch. Hat dem Wichs mit Fingern in Futz gemacht, oder was? Und dann ist einfach so schwanger, oder was? Dann hat Josef konkrete Idee gehabt. Wenn ihm einfach sagt, dass dem doch selber ihn gefickt hat, haben dem Kumpels mehr Respekt. Dem hat tief Luft geholt. Alle, ich hab euch verarscht, Alle. Ich hab dem Alte ohne Gummi gebrettet, weißt du, war voll geil, weißt du, wie ich mein. Dann hat noch den ganzen Tag erzählt, wie dem Tuss im Bett abgefahrt ist. Dem Kumpeln haben dann nicht nur Respekt gehabt, sondern ultra fette Oberrespekt. Dem Jesus ist geboren. Neues Testament, Lukas 2:1-20. Bethlehem in Jahr 0, voll spät in Nacht. Maria und Josef cruisen in Bethlehem durch dem City, Alter. Dem brauchen Hotelzimmer wie in Mallorca, weil dem Maria voll Schmerzen hat. Dem Josef macht Arbeit bei Benz, weißt du, ist Schreinern. Der macht Wurzelholzausstattung für konkrete SL-Benz und schwule Taxis, Alter. Dem hat nicht so viel Kohle und nur voll schwule alte Diesel-Benz, dem ist Problem. Aber in Maria hat noch krassere Problem, weil ist voll fett, Alter. Dem ganzen Fahrt hat ihm schon rumgeflennt. Josef, Alter, ich hab so perverse Bauchschmerzen, ich brauch Bett, Alter. Fahr schneller, du Spast, ich kotz, Alter. Dem Josef war voll angepisst und hat gesagt, Alter, ich schwör, ich hab nur schwule Dieselbands. Dem ist net Rakete, du Spast. Wenn du in Karre kotzt, fick ich dich, ich schwör. Dem Josef hat trotzdem voll Gas gegeben und hat geguckt, dass dem geilen Hotel vor seinem Tuss besorgt, dass dem da kotzen kann. Aber bei King David war es zu teuer und bei Marriott auch. Dem Hilton hat 250 gekostet plus 19% mehr Steuer. Dem Josef konnte ihm nicht bezahlen, weil dem Kunde bei Schwarzarbeit bei Arbeitsamt gefickt hat. Jetzt hat Verfahren, Alter. Josef hat voll rumgepisst, weil dem Herr Hodes dem Steuern gesenkt hat, aber nicht genug, dass man krass abchillen kann, weißt du. Jetzt hat Kontopfändung. Aber Josef hat konkrete Idee gehabt. Maria, mach dich locker, Alter. Ich hab Kumpel bei Benz, dem heißt Bernd, und hat Autohaus mit Werkstatt in Bethlehem. Ich schwör, dem lässt uns bei sich pennen, wenn dem sein Mutter nicht da ist. Josef ist voll geheizt zu dem Werkstatt mit leuchtende Benzsterne auf Dach. Dem hat an Tour geklopft. Tock, tock. Dann kam so ein Spasten und hat aufgemacht. Was geht ab, Alter? Willst du deinem Karre reparieren oder was? Oder neue Benz leasen oder was? Deinem Karre nehmen wir nicht in Zahlung. Dem ist viel zu alt und sieht nicht richtig, hat dem Spast gesagt. Ey, halt's Maul, Alter. Ich bin Kumpel von Bernd, du Bastard. Wo ist dem? hat Josef gefragt. Locker bleiben, alter Wattmer. Dem Spaß hat dem Bernd geruft, dass er aus Verkaufsraum kommen soll. Dem Begrüßung war oberst locker. Bernd, alter, was geht denn ab? Alles klaut oder was? Josef, normal, alter. Hier, ich schwör, ich hab coole 600 SL in Showroom. Willst du sehen? Boah, dem ist schnell, alle. Dem ist schnell? Boah, lass uns mal fahren, alle. Halt's mal, dem Karre kostet 100.000, ist schwer. Ich kann Auto fahren, du Spast. Du Bastard, dem ist mit krass verbesserter AMG-Maschine. Über 600 PS, ist wie Kampfjet. Dem ist zu schnell für dich. Was schnell? Ich kann fahren, Alter. Ich hab schon 2000 PS geheizt. Das ist wie Rakete und Scheiß. Du Spaß, ich hab schon 5000 PS gefahren. Dem ist wie Raumsonde. Ich schwöre bei meinen Muttern, ich habe auch 8000 PS schon oft gefahren. Dem ist wie Enterprise. Verarsch mich nicht. 8000 PS gibt's gar nicht, du Pennern. Ja doch, Alter. Dem ist nur noch nicht auf dem Markt. Ich hab aber schon einen Prototyp geheizt. Mitten in Diskussion merkt Josef, dass dem Maria ein Auto vergesst hat und hat Angst, dass dem auf Sitzen kotzt. Dem erzählt dem Bernd voll Stolz. Ich hab noch einen Tuss, Alter. Den sitzt in Karo und muss kotzen. Ich hab dem da vergesst, Scheißen. Krass. Hast du dem schon gefickt, du Lauch, Alter? Alter, ich hab nur Padding gemacht, Alter. Ich will dem nicht ficken. Dem hat in den letzten Wochen voll fette Bauch und Cellulitis bekommt, weiß ich mal. Woher kennst du den? Club 69 oder was? Bist du dumm oder was? Dem ist nicht perverse Huren, Alter. Dem ist Ex von meinem Bruder, Alter. Dem ist voll nett. Hat den schon mal gefickt? Dem hat gesagt, nee. Dem hat noch nicht mal im Chat gewichst, Alter. Voll schwul, Alter. Kann ich mit dem bei dich pennen? Alter, dem geht nicht, wegen meinen Muttern. Aber du kannst Werkstatt pennen. Ich zeig dir dem. Und Bernd hat dann Werkstatt gesagt zu pennen. Dem war schön warm und viel Karren waren da zur Reparatur machen. Dem Josef ist zu seinem Karre hin und hat dem fetten Maria gerufen. Dem konnte gar nicht richtig laufen, alle. Dem Josef hat dann dem Maria, dem so Schmerzen hat, aus Karre gezerrt, weißt du, wie ich mein. Dann sind dem in Werkstatt rein und Maria hat sich unter Hebebühne abgelegt. Dem Bernd hat Josef gerufen. Josef, du Bastard, ich brauch Achse in der Nuss, Alter. Wo ist dem? Hast du dem gerippt oder was? Dem Josef hat den ganzen Werkzeugkisten abgecheckt und dem ganzen Werkzeug rausgeschmeißt. Plötzlich hat ein Balg in Werkstatt geschreit. Dem Bert und Josef sind hin und dem Josef sind dem Augen aus Fresse rausgefallt. Der Maria war gar nicht mehr fett. Ey, was guckst du? Bin ich Kino oder was? Alter, dem ist Junge, Alter. Wo dem Josef sich gefreut hat, dass dem Maria Junge gekriegt hat, hat dem Spast vom Bernd den Bernd wieder gerufen. Alle, da sind drei Spasten mit voll viel Kohle. Dem wollen zum Baby, Alter. Dem Eilige drei Königen. Neues Testament, Matthäus 2, 2-3. Dem Bernd hat gerade Maria gehelft und den Balg in Kiste getan. Dem hat gesagt, dem Spasten sollen in Werkstatt kommen. Dem drei Bonzen waren voll eilig und sind reingerannt und haben gesagt, was geht denn hier ab? Ein von den Bonzen war schwarz. Dem hat mit Finger so alte Benz vom Josef gezeigt. Guck mal, da ist Stern, wo wir gesucht haben. Welche Maschine, wie viel Kilometer, was kostet? Ich geb 2000, Alter. Dem Josef hat gedenkt, dem Bastard zieh ich ab und hat Scheißenreck gelabert. Dem ist nur 40.000 Kilometer von toter Rentner gefahrt. Maschine ist top und konkret neu gemacht. Bremse ist auch top und neu gemacht. Papiere hab ich nicht, aber ist wirklich neu gemacht. Tuff mach ich dich noch, alle. Du bist korrekt. Ich geb dich für korrekte 4000, alle. Dem Schweißer hat gelacht. Bist du dumm oder was? Dem Karr ist scheißen. Dem ist Baujahr achsig und hat net Cut und net Rußfiltern und so, alle. Dem Herr Hod ist fiktisch mit Diesel und Cut, alle. Aber okay, ich mach Angebot. Rauchst du? Ich geb dein Baby Weinrauch noch und korrekt 30 Gramm Myrrhe. weil du bist korrekt, Alda. Dein Material ist korrekt. Mein Material ist dem Beste. Ich gebe immer korrekt. Brauchst du mehr, fragst du. Ich mach korrekte Preis. Dem Josef fand dem noch nicht korrekt. Dei Tau ist in Rate, okay? Dem Schwarzen hat gesagt, Alle, ich geb 2000 und 200 Gramm Weinrauch und Myrren und 130 Karat Goldketten. Ich hab den Stern gesucht, Alter, jetzt will ich haben, Alter. Jetzt haben Vertrag gemacht. Und dem Baby, dem Jesus, hat sich voll gefreut, weil hat Gold und Myrre und Weinrauch und so gehabt. Herodes und dem Kindermord. Neue Testament, Matthäus 2, 13 bis 18. Herodes war ein Bastard. Dem war perverse Hurensohn, weil war total krank im Kopf, dem Spost. Dem hat 5 Belgern oder so gehabt und hat gedacht, dass einem von seinem Balg dem sein Nachfolge macht, wenn dem mal tot ist. Aber dem hat voll Schiss gehabt, dass dem ganzen andere Bastards von anderen Eltern auch König sein wollen. An einem Tag hat ihm dann gedacht, wie ist dem, wenn ich dem ganzen Bastard-Belgern tot mach? Dann kann ja nur ein Balg von mich selber ein König sein, weil dem anderen tot sind. Dann hat ihm seine Soldaten gerufen. Dem Herodes hat befehlt, nehmt dem Schwert und stecht den Belgern von anderen Leuten ab. Dem Soldaten haben dem gemacht. Dem Leute in Stadt haben keinen Plan gehabt, dass dem eigene Belgern jetzt tot gemacht kriegen. Aber wo dem bei Nachbarn gesät haben dem voll Schiss gehabt. Aber dem war egal. Dem Soldaten haben alle Babys gekriegt und abgestecht und dem Kindern von Herodes sind König gewertet. Nur dem Jesus war nicht tot. Dem war auch Baby, aber Maria und Josef waren nicht dumm und haben konkret Flucht gemacht. Johanni taucht Jesus. Neues Testament. Matthäus 14, 3 bis 9 und Neues Testament. Lukas 3, 1 bis 22. Weißt du, wem dem Johanni gewesen ist? Dem ist schon tot. Herodes hat dem gekillt. Aber dem war auch mal auf der Welt gekommen, dem war voll kompliziert. Dem sein Mutter war voll alt, Risikogeburt. Und den Vater auch. Und weil dem Vater nicht mehr ein hochgekriegt hat, ist ein Engel zu dem alten Mutter gekommen und hat gesagt, dass dem einfach so Baby kriegt, ohne dass dem im Bett rummachen muss. Dem Vater, dem nicht gefügt hat, hat Zacharias geheißt. Und dem alten Mutter hat Elisabeth geheißt. Dem Sohn von Muttern, dem Johanni, hat voll gern geschwimmt im Fluss, dem in Nähe von dem Straßen war, wo sein Haus drin steht. Vor seinen Muttern hat dem immer voll Schiss gehabt, wenn dem auf Handy gerufen hat, weil dem immer zu lange im Fluss rumgemacht hat. Als dem noch kleine Pisser war, hat dem nur Brust geschwimmt. Wo dem dann groß gewesen ist, hat dem auch Arschbomben gecheckt und hat dem auch konkret gemacht. Aber scheißegal, Alter, weil Geschichte ist noch viel krasser. Und dem war so. Johanni war dem Typ, wo immer alle voll Respekt in Fluss gehabt haben. Dem hat voll Kraft gehabt und hat immer alle getunkt und so. Den hat immer so krass getunkt, dass dem Bademeistern dem oft aus Strandbad rausgeschmeißt hat. Aber dem Kumpels fanden dem cool. An einem Tag ist Jesus zu Fluss gefahrt und hat gesagt, Tauch mich, Alter. Warum soll ich dich tauchen, Alter? Hat dem Johanni gefragt. Weil ich sauber sein will, in Herz, Alter. Dem Johanni wollte dem nicht tauchen, weil dem gewusst hat, dass dem Jesus kein Spast ist. Ich tauch dich nicht, du bist zu korrekt, Alter, hat dem Johanni gesagt. Dem Jesus hat aber gesagt, dass dem nimm will. Dem Johanni war angepisst. Ich tauch nur Bastards, weißt du, was ich mein? Dem Jesus hat nochmal gesagt. Tauch mich, Alter. Okay, Alter, aber musst du vorher Arschbombe vom Zehnerbrett machen, sonst heulst du, wenn ich dich tauch, weißt du, was ich mein? Jesus hat dem Bombe dann gespringt und er hat voll gespritzt. Dem Johanni hat Respekt gehabt. Dann hat ihm dem Jesus voll fett getaucht, Alter. 3 Minuten, Alter. Wo dem Jesus dann wieder aufgetaucht ist, hat ihm gesagt, dass dem geil war und jetzt alle krassen Abchiller auch getaucht werden sollen, damit dem sauber sind. Dem Johanni hat dem dann immer gemacht. Aber an einem Tag hat dem Fotze von König Herodes gesagt, dass dem Kopf von Johanni haben will, weil dem Fotze genervt ist von dem Laberei von Johanni. Dem Herodes hat seinem Fut gesagt, dass dem nicht geht. Ich kann nicht einfach Kopf abschlagen. Aber indem sein Tuss hat so rumgenervt, dass dem Herodes den Kopf doch abgeschlagen hat. Dem Johanni war dann tot. Dem ist krass, oder? Wegen einem dummen Fotze. Dem ist No-No, alle. Dem Wundern vom Jesus. Neues Testament, Johannes 2, 1 bis 12. Jesus war mal auf Party. Aber dem Typ, wo Party gemacht hat, war so dumm, Alter. Dem hat nicht genug Material zum Saufen besorgt. Dem haben nur noch Wasser angehabt. Und dem Tanke war schon zu. Aber dem Jesus war cool drauf, weil konnt zaubern, ich schwör. Dem konnt aus schwule Wasser konkret Wein machen, ohne Scheiß. Dem Leute auf Party fanden dem geil. Neues Testament, Johannes 21, 2 bis 6. An anderen Tag ist Jesus Hafen gefahrt. Da waren Fischern, wo net Fische gefangen haben, weil Netz leer war. Jesus, Alter, gib mich dein Boot, lass mich mal fahren, alle. Fischer, Alter, du kannst nicht fahren. Du machst Maschine an Arschen. Dem ist Sportmaschine. Aber ich hab keine Kohle zum Reparieren. Jesus, ich hab keine Dispo mehr, ich weiß, Alter. Lass mich mal fahren, Alter. Ich fang den größten Fischen von See. Dann hast du Fettkohle, ich schwör. Dem Fischern haben gelacht, weil dem gedacht haben, dass dem Jesus nett zaubern kann. Weil dem Jesus aber geschwört hat, dass dem sauberer ist, wollten dem Fischern dem abchecken. Dem Fischern haben halt voll Stress mit Bank wegen Dispo gehabt, weißt du, wie ich mein. Dem haben gar nicht andere Chance gehabt, dem Dispo nett mehr zu haben. Auf See hat dem Jesus dann gesagt, schmeiß Netz. Bist du dumm oder was? Hier ist net Fisch, Alter, haben dem Fischern gesagt. Schmeiß Netz, hat dem Jesus nochmal gesagt. Dem Fischern haben gedacht, dem Jesus macht konkret verarsche. Aber dem haben dem trotzdem gemacht. Jetzt hol wieder in dem Netz raus, hat dem Jesus gelabert. Fischern. Alter, ich schwör, ich schau dich gleich auf die Fresse. Was bist du für Spaß, Alter? Dein Netz ist eben erst gewerft. Jesus, ihr sollt dem Netz aus Wassern raustun, ihr Spasten. Ich schwör, wenn du uns verarschst, Alter. Wo dem Fischern dem Netz aus Wassern rausgemacht haben, sind da voll viel Fische drin gewesen. Delfin, Krebs, Wasserschlange, Goldfisch und so. Dem Fischern haben jetzt voll Kohle gehabt zu reparieren dem Boot. Und dem Bank hat auch nicht mehr Palaber gemacht. Neues Testament, Matthäus 15, 29 bis 31 und Johannes 11, 17 bis 44. Wo dem Leute gewusst haben, dass dem Jesus zaubern kann, muss dem voll viel machen. Dem hat gesaubert, dass er einem Blinde wieder es sehen konnte. Neues Testament, Johannes 9, 1 bis 12. Und dass einem Tote wieder leben konnte. Neues Testament, Johannes 11, 17 bis 44. Dann hat noch gesaubert, wie einem Typ, wo krass Schmerzen im Fuß gehabt hat, keinen mehr hat. Neues Testament, Matthäus 9, 1 bis 8. Und wie einem Tuss, dem krank ist, nicht mehr krank ist. Neues Testament, Matthäus 8, 14 bis 15. Dem konnt sogar so krass zaubern, dass dem selber auf See gehen kann. Neues Testament, Johannes 6, 16 bis 21. Also, gehen mit Fuß auf Wassern. Dem dreckige Bastards im Tempel. Neues Testament, Johannes 2, 13 bis 15. Jesus war korrekter Mann. Dem hat nie andere Bastards Propellerkeck in Fresse reingeschraubt. Aber einmal haben dem so Spasten im Tempel voll krass produziert. Dem Spasten haben immer fett rumgedealt und Touris abgezockt, in heilige Tempel, Alter. Dem geht nicht, weil dem ja heilig ist. Und weil dem nicht geht, ist Jesus so krass produziert gewesen, dass dem im Tempel voll dem Kragen aufgegeht ist. Ihr Bastards, ihr Wichser, dem ist Tempel, nicht Bahnhof. Verpisst euch, ihr Hurensohn! Dem Bastard haben sich nicht verpisst und weiter Hutschenspiel mit Japaner-Touris gemacht. Dem haben auch keinen Respekt vom Jesus gehabt, weil dem nicht so krass rübergekommen mit seinen Flipflops wie Zivilbulle mit konkreten Springerstiefeln. Aber Jesus war krasser wie dem Bullen. Dem ist voll gerastet und hat dem ganzen Bastard-Hutschenspieler dem Tischen weggekickt, ich schwör. Dem hat voll geschreit, verpisst euch, Alter, dem ist Haus von meinen Vatern, und hat dem Kohle durch Luft geschmeißt. Dem Jesus war so angepisst, weil dem Bullen auch nie was gemacht haben. Weil normal, in Bahnhof machen dem immer gleich Palaber, wenn Hutschenspieler dem Japaner bescheißen. Dem Bergpredigt. Neues Testament, Matthäus 5, 1, 7, 29. Weil dem Hutschenspieler, dem Japaner immer so bescheißen, hat dem Jesus gedacht, dass dem mal labern muss. Dem hat gedacht, dem geht nicht in Fußgängerzone, wo den ganzen andere Laberspasten abhängen und andere Leuten auf Nerven treten. Dem wollt dem nicht. Dem wollt konkret korrekte Predigt machen. Dem hat Idee gehabt und ist auf Berg gegeht. Dann hat dem geguckt und unten waren voll viele Typen und Tussen, die dem Jesus geil fanden. Dann hat dem angefangen mit Predigt. Dem war korrekte Predigt, weil, ich weiß nicht, dem hat gesagt, dass alle lieb sein sollen und so. Und dass alles korrekt ist oder so. Und dass dem Kumpel ist von allen. Ich weiß nicht, aber alle fanden ihn geil. Nur nicht dem Römern. Dem Jesus wird gesterbt. Und wieder gelebt. Neue Testament, Matthäus 26, 1 bis 28, 20. Jesus hat mit seinen 12 Kumpels gefressen und gesauft. Dem Kumpels haben gedacht, dem wird konkrete Partyabend. Aber scheißen war, weil auf einmal hat dem Jesus gesagt, Alter, ich hab Problem. Morgen bin ich gesterbt. Warum wirst du gesterbt? Haben dem Kumpels gefragt. Weil die Menschen scheißen sind, nur abrippen und Drogen verchecken und nix raffen, Alter. Dem gehen Schule, wenn dem Bock haben und stechen andere Typen ab, weil dem dumm sind. Dem Kumpels haben dem nicht verstanden. Alter, du wirst nicht gesterbt. Wir sind korrekt und sagen einfach, du hast nix gemacht. Weißt du, wie ich mein? Jesus hat Petrus geguckt. Alter, heute Nacht sagst du Römern dreimal, dass du nicht mein Kumpel bist, ich schwör. Halt's mal, Alter, ich bin kein Bastard, ich bin korrekt. Ich verarsch dich nicht, ich verpetz nicht meinem Kumpel. Dann hat Jesus Judas geguckt. Du verpetzt mich, Alter. Bist du dumm oder was? Ich bin kein Nazi, ich bin korrekter Mann. Hat dem Judas gesagt. Aber in dem hat gelugt. Dem hat dem nur nicht gewusst. Alle haben gedacht, dem Jesus macht konkrete Joke. Und dem wird gar nicht gesterbt. Dann haben dem weiter gefresst und plötzlich hat dem Jesus Brot in Hand genommen. Dem ist mein Leib, dem für euch gegebt ist. Dem Kumpels haben gelacht. Alle, was gehen heute mit dich ab? Dem ist Brot nicht Fleisch. Machst du Kannibal oder was? Dem Jesus hat versucht, das dem Checkung kriegen. Alter, ihr rafft dem nicht. Dem ist nicht echt im Leib. Dem ist nur Symbol, weißt du, ich mein. Dann hat dem Wein eingegießt. Dem Kumpels waren konkret drauf. Korrekt, Alter. Heute pitchen wir ab. Heute krass Party, Alter. Aber ein Jesus hat gesagt, dem ist dem Blut von mich, dem ich euch gieß, Alter. Dem Kumpels haben gedacht, dass dem Ecstasy gezogen hat. Hast du gekifft, Alter? Ihr Spasten, dem ist Wein nicht Blut. Dem sieht nur aus, wie wenn dem Blut ist, aber dem schmeckt korrekt. Dem Kumpels haben sich voll Sorgen gemacht, weil dem Jesus dann angefangen hat, dem anderen an Fuß rumzumachen. Alter, bist du schwul oder was? Lass dem! Dem Jesus hat gesagt, dass dem nicht Fetischist ist und alles Symbol ist. Dem Kumpels haben dem geglaubt. Dann sind dem rausgegeht und Jesus hat dem Kumpels gesagt, ihr macht Security für mich, ich schwör. Dem Kumpels haben dem auch geschwört. Dann hat dem Petrus und noch zwei mitgenehmt und hat gesagt, dass dem Body Security machen sollen, wenn dem betet. Dann hat gebeten. Dem hat gebeten und seinem Vater gefragt, warum dem gesterbt werden soll. Dem Antwort war krass. Weil du dem vor andere Leute machst dem nicht korrekt Sinn. Du machst dem, damit dem checken, wem lieb ist, weißt du, wie ich mein. Krass, oder? Dem ist voll gesterbt, weil wir manchmal unkorrekt sind und andere in Fresse treten, abstechen, ficken und abrippen. Und weil wir nicht abchecken, dass Puff nicht Liebe ist und so. Dann hat dem Jesus gesehen, dass dem Kumpels eingepennt sind und war voll angepisst. Alter, was chillt ihr hier rum? Dann hat dem wieder gebetet und wieder sind dem eingepennt. Dem Jesus ist voll ausgerastet und hat gesagt, dass dem voll schwache Fleisch haben. Dem Kumpels haben aber gesagt, Alter, wir machen Studio durch Spaß. Eiweiß und Keratin ist Gesetz, Alter. Aber wo dem Jesus wieder gebeten hat, sind dem wieder eingepennt. Da hat dem Jesus gesagt, Alter, ihr seid so Pennern. Komm, wir verpissen uns, Alter. Als dem wieder unten bei dem andere Kumpels waren, sind Bullen gekommen und haben dem Jesus festgenehmt. Dem Judas hat dem verpetzt, alle. Dem hat dem mit schwule Kuss verratet. Andere Kumpel ist dann krass ausgetickt, weil dem Jesus retten wollt und hat mit Schwert krass Ohr von römischen Nazi-Bulle abgeschlagen. Dem Jesus hat gesagt, dass dem nicht Palabe machen soll und dem Schwert einstecken soll. Weil korrekten Mann macht nicht Gewalt, alle. Dann haben dem Jesus mit Handschellen weggebringt. Dann hat Prozess gehabt. Dem Herr Pilatus hat dem Richter gemacht und dem Jesus gefragt, was dem gemacht hat. Dem Jesus hat gar nichts gesagt, aber dem hat ja auch nichts gemacht. Aber dem Bastards aus Fußgängersohne haben dem Herr Pilatus total zugelabert, dass dem doch was gemacht hat. Dem Herr Pilatus hat dem Jesus voll leid getan und hat dem dann doch verknackt. Aber nicht zu Knast oder Bewährung oder so. Dem Urteil hat geheißt, häng zu Kreuz. Dem Herr Pilatus hat krasse Idee gehabt, wie dem Jesus noch retten kann und hat dem Barbarus oder so, dem war Mörder, geholt und dem Volk gefragt, ob dem Jesus oder dem Barbarus frei sein soll. Dem Volk hat gesagt, dem Barbarus oder so. Krass, oder? Der korrekte Jesus hat gar nichts gemacht und hat Prozess und Kreuz und dem Mörder kommt frei. Dem ist Justiz. Scheißendreck. Dann hat Jesus Kreuz gekriegt und Krone. Aber dem Krone war nicht aus Gold. Dem war aus Stacheldraht oder so. Dann haben dem Römer mit Peitsche geschlagen, bis dem Jesus voll Schmerzen gehabt hat. Dem Kreuz hat dann demselben auf dem Berg hoch tun müssen. Alter, Kreuz ist voll schwer. Brauchst du oberhart viel Muckis. Dem wiegt 100 Kilo oder so. Dem Jesus ist nicht so stark gewesen und ist immerhin auf Fresse gefallen. Plötzlich hat dem Jesus kein Kondi mehr gehabt. Dem war voll ausgepowert. An Rand von Weg war ein Typ, dem voll breite Schultern gehabt hat. Dem Römern haben gesagt, du Alter, trägst du Kreuz, Alter. Dem Typ fand dem locker und hat gesagt, Alter, normal, ich trag den mit einem Hand, ich mach Training zweimal am Tag. Dann hat dem Typ dem Kreuz getragt und Jesus ist so mitgelauft. Oben auf Berg haben dem Römern dem Jesus dann ein Kreuz dran gemacht. Dem ist so krass. Dem haben dem mit Nagel dran gemacht. Dem sind voll Schmerzen. Dem sind so Wichsern gewesen. Wo dem Jesus ein Kreuz dran war, haben dem Römern gezockt und dem Klamotten von Jesus. Alle so Bastards. Dem andere, wo dem Kreuz neben dem Jesus gehabt hat, hat gefragt, was hängst du Kreuz, alle? Dem Spaß hat nicht gerafft, dass dem Jesus gar nichts gemacht hat. Dann ist Gewitter mit Blitz und so gekommen und dem Jesus war tot. Dann hat Grab gekriegt. Dem war so Gruft, wo kein Tor hat, nur Riesenfelsenstein. Dem ist so schwer, dass man den nicht wegtun kann. An Sonntag, dem Jesus war schon 2 Tage tot, sind dem Kumpels von dem zu Grab gekommen, mit Blumen und so. Dem sind voll erschrockt. Dem Felsenstein am Tor von Grab war weg. Dem war nicht ganz weg, aber weg an Seite. Dem Kumpels haben gedacht, dem Jesus ist gerippt. Aber dem war nicht gerippt. Dem hat gelebt. Dem ist zu dem Kumpels gekommen und hat gesagt, Locker, Alter, ich bin da, Alter. Dem haben sich voll gefreut, dass dem wieder lebt und haben erst mal fett Frühstück gemacht. Dem Jesus lebt, Alter. Wem dem Bibel ist? Dem Bibel ist voll alt, 100 Jahre oder so. Dem ist auch gar nicht normale Buch, weil ganz viel Typen dem geschreibt haben. Ah, du bist ein Spast, Alter. Laber keinen Scheißendreck. Yeah, Alter, mach meinen Tuss nicht an. Was mach ich an? Du machst meinen Tuss an, Alter. Machst du nochmal Stechschapp, Alter. Hier locke, ihr habt nichts gecheckt, ihr Bastards. Was Bastards? Im Bibel steht drin, dass du nicht scheißen sein sollst. Dem Jesus hat dem gesagt. Was, Jesus? Wem ist dem? Dem ist cooler Typ, wo immer gesagt hat, dass alle cool sein sollen und nicht Krieg machen und so. Was? War dem dumm oder was, Alter? Bekommst du keinen Respekt, wenn du nicht krass drauf bist? Ich schwöre, du hast keinen Plan. Hure, Alter. Du bist Hure, Alter. Und deine Mutter auch. Ja, du schwule Spast, mein Tuss ist nicht Hure. Schau dir auf Fresse. Was guckst du? Alter, locker bleiben. Nimmst du Bibel, liest du und bist du schlau dann. Alter, ich bin ja dumm. Ich lese nicht Bücher. Dem ist viel zu dumm, Alter. Alter, wenn du dem nicht lesen tust, bist du nicht schlau. Weil Lesen macht voll schlau und scheiß. Ich schwöre bei meinen Muttern. Und den Bibeln ist gut, wenn du Integration und so machen willst. Was Integration? Mit Buch oder was? Normal, Alter. Das ist so mit alten Geschichten und so drinnen, wo dem Leute schon lang lesen. Dann kriege ich korrekte Pass, oder was? Du bist ein Spaß. Kriegst du nicht gleich Pass, aber kriegst du schneller Pass. Weil bist du dann schlau. Raffst du dem nicht? Wo krieg ich den Bibelbuch? Gehst du laden und kaufst du Spaß. Bin ich dann auch schlau, wenn ich dem Lesen tue, oder was? Alle sind schlau dann. Weil Buch musst du immer lesen, sonst bist du dumm, Alter. Ich bin nicht dumm, du Spast. Ich lese dem jetzt und meinen Bruder auch, dem Missgeburt.